C1C. Erst einmal nehmen wir einen Patienten als Ganzes wahr, wenn er hereinkommt. Wir betrachten seine Körperhaltung, seine Bewegungen. Sind sie kraftvoll, hektisch oder unkoordiniert? Diese Beobachtungen sind schon ein wichtiger Teil der Untersuchung. Was würden Sie denn zum Gangbild sagen? Ich fand, dass er ein wenig zu langsam ging, so als wäre er unsicher. Aber so richtig auffällig, dass man es hätte pathologisch nennen können. Naja, er ist ja schon fast über den Boden geschlurft. Das fand ich für Nacken- und Schulterschmerzen leicht übertrieben. Ich dachte schon, dass die Haltung bestimmt von seinen HWS-Beschwerden kommt. Aber ich konnte das nicht richtig zuordnen. Ist Ihnen sonst noch etwas bei seinem Bewegungsablauf aufgefallen? Wenn ich jetzt mal ausschließe, dann habe ich weder Lähmungen, Schonhaltungen oder Ataxien bemerkt. Das habe ich auch nicht. Es war auch sehr dezent, gebe ich zu. Vielleicht hat uns die Verdachtsdiagnose schon zu sehr abgelenkt. Das ist immer gefährlich. Wir benötigen Ihre Hilfe. Wenn wir gehen, schwingen unsere Arme normalerweise mit. So, sehen Sie? Und bei unserem Patienten fehlte dieses Mitschwingen. Und ich gebe Ihnen noch einen Hinweis. Diesmal ein Symptom, was wir nicht gesehen haben. Häufig findet man bei der Untersuchung der Patienten, dass ihre Hände zittern. Oh ja, Tremor rigor bradykinese. Natürlich, das Mastengesicht, Morbus Parkinson. Sehr gut. Was würden Sie jetzt für Untersuchungsschritte durchführen, um Ihre Verdachtsdiagnose zu erhärten? Ich würde Ihnen etwas aufschreiben lassen. Ja, eine Schriftprobe ist eine gute Idee. Dann gibt es doch auch noch das Zahnradphänomen, oder? Und ist nicht auch eine Verminderung des Geruchssinns beschrieben? Ja, dann wollen wir mal schauen. Ich würde den Patienten jetzt nochmal hereinbitten.